nicht mehr zu. Bunte Bilder vom letzten Tag werden schwarz und weiß, wie ich es mag. Dass mein Geist, mein Körper und am Ende selbst meine Seele weiß, jetzt ist es Zeit zu töten. Erst an Sascha.